Wow, we are on day 6 of our transition devotional. Wow, wir sind bei Tag 6 unserer Serie über Veränderung. So we have to say good morning, good morning, good morning. Wir müssen noch guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen sagen. So remember, you need to focus on Jesus. Erinnere dich, du musst dich auf Jesus fokussieren. You know, the enemy has no authority, but he's very clever. Der Feind hat keine Autorität, aber er ist sehr klug. The Bible clearly warns us of the cleverness of the serpent. Die Bibel warnt uns ganz klar vor der Klugheit der Schlange. And I don't know if this translates to Portuguese. I'm going to find out. Ich weiß nicht, ob das im Portugiesischen gut zu übersetzen ist. Ich finde es heraus. But the enemy loves to play mind games with us. Der Feind liebt es, Gedankenspiele mit uns zu spielen. You know, here is what he does. Er macht Folgendes. He makes us look at our own weaknesses and our own inability. Er sorgt dafür, dass wir auf unsere eigenen Schwachheiten und Unfähigkeiten schauen. And as we begin to put our focus on them. Und wenn wir anfangen, unseren Fokus darauf zu legen, he makes them bigger and bigger and bigger in our imagination. Macht es sie in unserer Vorstellungskraft größer, größer und größer. And in the beginning we are just a little bit weak and unable, but after a few days we are complete failure. Am Anfang sind wir nur ein bisschen schwach und unfähig, aber nach ein paar Tagen sind wir komplette Versager. Because how you see yourself in your own heart is how you're going to act. Weil so wie du dich in deinem eigenen Herzen siehst, so wirst du handeln. So once we understand that, we will quickly stop this mind game. Wenn wir das einmal verstehen, werden wir schnell diese Gedankenspiele stoppen. You know, as I was at the orphanage, we had to resolve some things at a public office. Als ich im Waisenhaus war, mussten wir einige Dinge auf einem öffentlichen Amt erledigen. So I went there with a couple of people who worked there. Ich ging also mit ein paar Leuten, die für uns dort arbeiten, dorthin. And we had to resolve some things. Und wir mussten ein paar Dinge lösen. And at the end, when we were done with this, am Schluss, als wir fertig waren, one of the guys says, why? Only Reinhard. Everybody else would have had to pay for this. Sagte einer der Leute, warum? Nur Reinhard. Jeder andere hätte dafür zahlen müssen. And you know, I just realized. Ich realisierte sofort. And I said to him, it's really simple. Und ich sagte zu ihm, es ist sehr einfach. You need to know who you are and you need to know who Jesus is. Du musst wissen, wer du bist und du musst wissen, wer Jesus ist. Because I walked in this place knowing who I am and knowing who Jesus is. Ich bin dort hineingegangen mit dem Wissen, wer ich bin und wer Jesus ist. So of course my whole appearance was bold, was strong. Natürlich war meine ganze Erscheinung kühn und stark. But what do we do? Aber was machen wir? The enemy shows you your weakness, shows you inability, and then he makes sure you focus on it. Der Feind zeigt dir Schwäche und Unfähigkeit und geht sicher, dass du dich darauf fokussierst. There is a huge difference by putting the focus on something or looking at something. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man den Fokus auf etwas legt oder ob man darauf schaut. I look at my weakness, but I focus on the Lord. Ich schaue auf meine Schwachheit, fokussiere mich aber auf den Herrn. I look at sickness, but I focus on the healing on the cross. Ich schaue auf Krankheit, aber ich fokussiere mich auf die Heilung am Kreuz. But the problem is, in the time of transition, when everything around us gets unstable. Das Problem ist, in der Zeit des Übergangs, wenn alles um uns herum unstabil wird, we are so tempted to focus on our own ability to transition. Sind wir so versucht, auf unsere eigene Fähigkeit zu schauen, damit wir uns verändern. And as we do this, we're not going to transition well. Und wenn wir das so machen, werden wir nicht gut uns verändern. So my friends, also meine Freunde, we need to understand. Wir müssen verstehen, that the transition time is so important, you can't put your focus on your own weaknesses. Dass die Übergangszeit so wichtig ist, du kannst deinen Fokus nicht auf deine Schwachheiten legen. You know, I heard a story when I was young. Ich habe eine Geschichte gehört, als ich jung war. And I would have to research that, but I think it's true. Ich müsste noch etwas nachforschen, aber ich denke, sie ist wahr. It's about Martin Luther. Es geht um Martin Luther. You know, he was going through a very difficult time and very complicated time with all the transition that he brought. Er ging durch eine wirklich schlimme Zeit, eine komplizierte Zeit mit vielen Veränderungen, die er brachte. And he was very melancholic and very, very depressed. Er war sehr melancholisch und sehr, sehr depressiv. And as he was in this state of focusing on himself and on his own weaknesses and his own problems. Als er in dieser Phase war, wo er sich selbst fokussierte, seine eigenen Schwachheiten und seine eigenen Probleme. His wife tried to help him. Versuchte seine Frau, ihm zu helfen. And you know what she did? Und weißt du, was sie machte? She wore black clothes. Sie trug schwarze Kleider. And I don't know if you understand that. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. But in Europe, where I'm from, you always wear black at the funeral. Aber in Europa, wo ich herkomme, trägt man immer schwarze Kleidung bei Begräbnissen. So when she wore black and he saw that, why she was, you know, wearing black and grieving. Als sie schwarz trug und er das sah, fragte er sich, warum sie schwarz trug und trauerte. Because normally he was actually a cheerful guy. Weil normalerweise war er ein fröhlicher Mensch. But you know, when he did that, als er dies tat, this is what she said. Sagte sie Folgendes. She said, "Have you not heard that God is dead?" Hast du nicht gehört, dass Gott tot ist? You know, and this brought him to a place of waking up. Und das brachte ihn dazu, dass er aufwachte. By focusing on himself, on his weakness and his difficulties, he acted like God is dead. Indem er sich auf sich selbst fokussierte, auf seine Schwachheiten und Schwierigkeiten, handelte er so, als ob Gott tot wäre. And in this time of transition, we are so tempted to focus on ourselves. In diesen Zeiten der Veränderung sind wir so sehr versucht, uns auf uns selber zu fokussieren. Do not do that. Mach das nicht. Because otherwise you will not transition well. Denn sonst wirst du den Übergang nicht gut meistern. So tomorrow we are going to continue. Morgen werden wir weitermachen. So the first thing we already learned. Das erste, was wir schon gelernt haben, ist: You must not focus on your own ambition, your own desires, but focus on your mission. Fokussiere dich nicht auf deine eigenen Ambitionen oder Wünsche, sondern auf deine Mission. The second thing we've also learned. Das zweite, das wir auch gelernt haben: You must not focus on your own inability, on your own weaknesses, but you have to keep your focus clearly on the Lord. Fokussiere dich nicht auf deine eigenen Unfähigkeiten und Schwachheiten, sondern behalte deinen Fokus klar auf den Herrn. Tomorrow we can talk to you about the next thing. Morgen reden wir dann über die nächste Sache. Thank you for remaining with us. Danke, dass du bei uns bleibst. You guys are amazing. Ihr seid so fantastisch. We are so proud these devotions are actually being listened in different nations of the world. Wir sind so stolz, dass diese Andachten tatsächlich in verschiedenen Nationen dieser Welt gehört werden. Thousands of people every day. Jeden Tag von Tausenden von Menschen. So we will see you tomorrow. Also, wir sehen uns morgen.